Entwicklungen bei dieser Wahl zentral sind, darüber spreche ich jetzt mit Paul Nolte, Professor für Neuere und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Herr Nolte, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag, Herr Behrendt. Manfred Weber, der CSU-Europapolitiker und Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, hat gestern schon mal die Stoßrichtung deutlich gemacht, mit der er den Europawahlkampf führen möchte. Hören wir mal rein. In dem Entwurf des Leitantrags der AfD für das Europawahlprogramm ist fixiert, dass die AfD darüber nachdenkt, bis zum Jahr 2024 den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union zumindest anzudenken und vorzubereiten. Damit zeigt die AfD das wahre Gesicht und die Bürger müssen wissen, dass die AfD die deutsche Brexit-Partei ist. Herr Nolte, sehen auch Sie die Auseinandersetzungen mit rechten und rechtspopulistischen Parteien als die zentrale Frage dieser Europawahl an, nicht nur in Deutschland? Ja, ich würde schon sagen, das ist so, diese Europawahl, die 9. Direktwahl zum Europäischen Parlament seit 1979, steht schon unter einem besonderen Vorzeichen. Traditionell war das ja so, dass es die große Auseinandersetzung gewesen ist, immer ob die Christdemokraten und Konservativen, also das Mitte-Rechts-Lager oder eben das Mitte-Links-Lager, die europäischen Sozialisten vorne stehen. Das bildet sich jetzt auch immer noch ab in diesem Kampf zwischen eben Weber und dem Timmermans als Kandidaten, als Spitzenkandidaten. Aber in Wirklichkeit hat sich die entscheidende Linie verschoben auf den Gegensatz der Europafreundlichen gegenüber den europaskeptischen Kräften. Also die zu Europa stehen. Und das sind in Deutschland ja zum Glück, muss man sagen, im Grunde alle politischen Parteien außerhalb der AfD und die Rechtspopulisten, die nationalistischen Kräfte, die anderswo eben eine viel stärkere Rolle spielen als in Deutschland und wo wir aufpassen müssen, wo die Wählerinnen und Wähler tatsächlich aufpassen müssen, dass diese Fraktion oder diese Kräfte, wie sie sich dann im Parlament organisieren, wissen wir ja noch nicht, dass diese Kräfte nicht stärker werden als Sozialisten oder Christdemokraten. Ihr Historikerkollege Norbert Frey aus Jena hat gerade in einem Kommentar geschrieben, die Abstimmung entscheide über das Europa, wie wir es kennen. Sollten die Falschen gewinnen, beginne die Demontage des politisch Besten, was dieser Kontinent im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ist dieser alarmistische Ton berechtigt? Ja, das ist natürlich so leicht zu sagen und es ist auch berechtigt, aber trotzdem, ich würde sagen, wir müssen auch aufpassen, uns nicht vom Alarmismus und vor allen Dingen auch nicht von einer zu großen Fixierung auf die Gegner Europas auch gefangen nehmen zu lassen. Europa muss in dieser Situation verteidigt werden und ich würde auch sagen, es ist nicht die Situation, in der wir uns in Europa befinden, wenn wir an unser Nachbarland Polen denken, an Ungarn, an viele andere Länder, auch an den Brexit natürlich, in denen die Vorstellung einer weiter fortschreitenden Integration Europas, eines Bundesstaates, Vereinigte Staaten von Europa im Moment also ganz illusionär ist. Aber wir dürfen auch nicht diese Verteidigung Europas jetzt so stark machen, dass wir da sitzen wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange und ja, die AfD und die rechtspopulistischen Kräfte größer machen, indem wir nur noch auf sie einschlagen, sondern es kommt darauf an, eine positive Geschichte auch Europas zu entwickeln. Also da habe ich auch ein bisschen Sorgen, was den Wahlkampf angeht, dass wir hoffentlich nicht nur Europa, ja bitte, Floskelplakate sehen, sondern dass die europafreundlichen Parteien, die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen, ja auch in besonderer Weise in Deutschland auch eine europafreundliche Partei, dass die den Bürgerinnen und Bürgern auch Argumente liefern. Ja Mensch, warum soll ich denn für Europa stimmen? Was habe ich denn für Europa? Also diese Geschichte eines Narrativs für Europa, die muss stark gemacht werden und dann können wir die AfD auch mal wieder vergessen. Welche anderen Themen und Argumente könnten das sein, die aus Ihrer Sicht auch zukunftsweisend sind? Ich glaube, das sind tatsächlich erstmal auch pragmatische Argumente ganz stark, also nicht die ganz großen Visionen. Ist immer noch schön, wenn viele Leute die haben, wenn wir die als Fernziel vielleicht auch noch verfolgen, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wie gesagt, dass die Deutschen eigentlich mit dieser Europa, mit dieser visionären Europabegeisterung auch eine Ausnahme darstellen, nicht nur gegenüber Großbritannien oder anderen, die vielleicht gar nicht mehr dabei sein wollen. Also pragmatische Argumente, wir haben an diesem ganzen Brexit Brexit-Prozess, an dem Unsinn des Brexits gesehen, dass das ein Faktor ist, der Instabilität bringt, der Unruhe bringt. Europa ist ein großer Garant von Stabilität in Europa und von dieser Stabilität haben die Menschen etwas. Reisefreiheit, dann aber auch ökonomische und soziale Fortschritte, Umwelt, Klimapolitik, Geschlechterpolitik, Fortschritte für Frauen in Europa. Da ist die EU, da ist die viel gescholtene Brüsseler Bürokratie ein ganz wesentlicher Treiber von geschlechterpolitischem Fortschritt. Und solche Geschichten müssen erzählt werden. Das ist für den Wahlkampf ganz wichtig. Die französische Regierungspartei La République En Marche von Präsident Macron, die ist ja ein Wahlbündnis mit der ALDE-Fraktion im Europaparlament angegangen, also den Liberalen, zu denen in Deutschland die FDP gehört. Glauben Sie, dass dadurch Bewegung in das Gefüge des Europäischen Parlaments kommen könnte, das ja seit 1979, Sie haben es angesprochen, der ersten Direktwahl des Europaparlaments von einer Art informeller großer Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten bestimmt war? Ja, angesichts der Schwierigkeiten, in denen Macron sich befindet und in denen seine Bewegung, seine Parteibewegung En Marche sich befindet, sehe ich da nicht die große Bewegung, die große Veränderungsdynamik, die sozusagen von der liberalen Mitte her dann das Feld dieser großen Koalition Sozialisten, Christdemokraten, Konservative neu aufrollen würde, sondern in mancher Hinsicht wird sich eher vielleicht das Moment der großen Koalition, nämlich der europafreundlichen Sozialisten und christdemokratischen Kräfte, wird sich verstärken gegenüber den Rechtsauslegern, die die europäische Integration, den Sinn der Europäischen Union vielleicht nicht vollkommen in Frage stellen, aber Europa doch auf ein Minimalpaket zurückfahren werden. Also insofern müssen wir auch aufpassen, dass diese großkoalitionären Elemente, unter denen wir in Deutschland ja auch in der nationalen Politik manchmal leiden, dass die nicht allzu stark werden. Wir brauchen auch gegen die Europa-Feinde auf der Rechten in Deutschland, gegen die AfD, brauchen wir natürlich auch eine Auseinandersetzung der europafreundlichen Parteien. Die dürfen den Bürgerinnen und Bürgern nicht als der ewig gleiche Mischmasch erscheinen. Sagt Professor Paul Nolte, Historiker an der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Behrendt.